Dialoge, Seite 161. Diese unterirdische Welt geheimer Gesellschaften ist angefüllt mit hirnlosen Köpfen, auf die ich nicht den geringsten Wert lege, aber gerade hier ist die Möglichkeit gegeben, Weisungen zu erteilen, Kräfte in Bewegung zu setzen.